Erster die Gottlosen fliehen, obwohl niemand sie verfolgt, aber die Frommen sind mutig wie ein junger Löwe. Zweiter, wenn ein Land viele Sünden begeht, gibt es viele Herrscher, aber unter klugen und einsichtigen Menschen bleibt ein Herrscher lange. Dritter, ein armer Mann, der die Armen unterdrückt, ist wie Regen, der alles wegschwemmt und kein Brot bringt. Vierter, wer das Gesetz ignoriert, lobt die Gottlosen, aber wer Gott sucht, versteht alles. Fünfter, schlechte Menschen verstehen nichts von Gerechtigkeit, aber wer Gott sucht, versteht alles. Sechster, es ist besser, arm zu sein und ehrlich zu leben, als reich zu sein und schlechte Wege zu gehen. Siebter, wer das Gesetz befolgt, ist ein kluger Sohn, aber wer sich mit Verschwendern abgibt, bringt seinem Vater Schande. Achter, wer sein Vermögen durch hohe Zinsen und Wucher vermehrt, sammelt es für jemanden, der Mitleid mit den Armen hat. Neunter, wenn jemand nicht zuhören will, um das Gesetz nicht zu hören, dann ist sogar sein Gebet abscheulich. Zehnter, wer ehrliche Menschen auf einen schlechten Weg führt, wird selbst in seine eigene Falle tappen, aber die Unschuldigen werden Gutes bekommen. Elfter, ein reicher Mann hält sich oft für weise, aber ein armer, kluger Mensch durchschaut ihn. Zwölfter, wenn die Frommen sich freuen, gibt es großen Erfolg, aber wenn die Gottlosen an die Macht kommen, verstecken sich die Menschen. Dreizehnter, wer seine Fehler verheimlicht, wird keinen Erfolg haben, aber wer sie zugibt und aufhört, wird Barmherzigkeit finden. Vierzehnter, glücklich ist der Mensch, der immer Respekt hat, wer aber sein Herz hart macht, wird ins Unglück geraten. Fünfzehnter, ein gottloser Herrscher über ein armes Volk ist wie ein brüllender Löwe und ein hungriger Bär. Sechzehnter, ein Herrscher, der wenig Einkommen hat, erpresst oft viel, aber wer ungerechte Gewinne hasst, wird lange leben. Siebzehnter, ein Mensch, der für den Mord an jemandem verantwortlich ist, muss bis zum Tod auf der Flucht sein, niemand soll ihn aufhalten. Achtzehnter, wer ehrlich lebt, wird sicher sein, wer sich aber auf schlechte Wege einlässt, wird ins Verderben geraten. Neunzehnter, wer sein Feld bestellt, wird genug zu essen haben, wer aber nutzlosen Dingen nachläuft, wird viel Armut haben. Zwanzigster, ein Mann, der treu und zuverlässig ist, wird reichlich gesegnet, wer aber schnell reich werden will, wird nicht ungestraft bleiben. 21. Parteilichkeit ist schlecht, aber schon für ein Stück Brot kann ein Mann Unrecht tun. 22. Ein neidischer Mann will schnell reich werden und weiß nicht, dass Armut über ihn kommen wird. 23. Wer einen Menschen tadelt, wird später mehr Dank bekommen, als wer mit schönen Worten schmeichelt. 24. Wer seine Eltern bestiehlt und sagt, das ist keine Sünde, der ist ein Freund von Zerstörern. 25. Ein gieriger Mensch verursacht Streit, wer aber Gott vertraut, wird reichlich versorgt. 26. Wer nur auf seinen eigenen Verstand vertraut, ist dumm, wer aber weise lebt, wird entkommen. 27. Wer den Armen gibt, wird keinen Mangel leiden, wer aber die Augen vor den Armen verschließt, wird oft verflucht. 28. Wenn die Gottlosen an die Macht kommen, verstecken sich die Menschen, wenn sie aber untergehen, werden die Frommen mehr.